Lektion 17. Werbung. Margot Walter, Stefan Meyer und Sabine Ranke von der Agentur Walter und Schirmer besprechen das Konzept für eine neue Werbekampagne. Ihr Kunde ist das große Sport- und Freizeitmodehaus Aktiv Chic in Aachen. Also wie gesagt, der Kunde will sowohl eine Anzeigenkampagne, einen Werbespot fürs Fernsehen und einen fürs Radio, als auch Flugblätter. Und das Ganze mit Schwerpunkt auf Radfahr-, Bergsteiger- und Segelkleidung. Man könnte die Flugblätter zum einen als Wurfsendung rausgehen lassen und zum anderen per Hand in der Einkaufspassage vor Schulen und Sportzentren verteilen. Hört sich gut an. Sabine, lass mal deine Entwürfe sehen. Ich habe 3 verschiedene für jede Kategorie, wobei eine jeweils Jugendliche anspricht. Wir sollten die Farbgestaltung der Anzeigen unbedingt mit der Werbespots koordinieren. Segeln in Aqua, Bergsteigen in Orange-Rot und Radsport in Grün und Lila auf Schwarz. Wie sieht's denn mit Slogans aus? Ich finde, wir sollten vor allem die Qualität der Kleidung hervorheben. Die Bergsteigerkluft ist komplett reißfest und wasserdicht. Die Radfahrer- und Segelkleidung auch. Na also, da haben wir's doch. Hier ist mein Vorschlag fürs Radio. Mann und Frau unterhalten sich. Geräuschkulisse, rollende Steine, Fußtritte auf Kiesel. Dann irgend sowas wie: Gisela, achte auf die Distel! Und plötzlich: Ritsch, ratsch. Mensch, mit der Jacke von Aktiv Chic wäre das nicht passiert. Klasse, können wir so auch gleich filmen. Steinbruch reicht aus als Bergkulisse, ein paar verstreute Disteln. Und der Segelspot sieht so aus. Wassergeplätscher. Haifischflosse gleitet durchs Wasser. Musik im Hintergrund. Und der Haifisch, der hat Zähne. Und dann der Kommentar. Meine Segeljacke schafft der Haifisch nicht. Nicht schlecht fürs Fernsehen, aber im Radio lässt sich der Hai wohl kaum zeigen, mein Lieber. Können wir jetzt vielleicht mal wieder auf die Slogans kommen? Ich soll nächsten Monat schon erste Anzeigen in den Tageszeitungen und Sportzeitschriften haben. Fallen Sie aus der Rolle? Tragen Sie Aktivschick. Das Beste seit Seide. Aktivschick für Sommer und Winter. 1 Aachener Qualität. Okay, Spaß beiseite. Jetzt lasst uns mal angestrengt nachdenken. Die Leute wollen gut aussehen, bequeme Kleidung tragen und weder frieren noch schwitzen. Das müsste sich doch in 3 Worte fassen lassen. Sicher ans Ziel. Bei allen 3 Sportarten geht es um Transport, Fortbewegung und ein Ziel erreichen. Ich glaube, heute wird das nichts mehr. Machen wir Schluss für heute. Neue Entwürfe und Slogans bis morgen um 15 Uhr. Dieser Kunde darf uns nicht verloren gehen, also lasst euch was einfallen. In Promokleidung lässt sich besser denken. Stefan, du blindes Huhn. Seit 3 Tagen steht doch eine riesige Kiste mit Aktiv-Schick-Kleidung in deinem Büro. Moment mal. Unser blindes Huhn hat gerade den genialen Slogan erfunden. In Aktivschick lässt sich jeder Berg erklimmen. Ja, natürlich. In Aktivschick lässt sich besser segeln. In Aktivschick lässt sich radeln wie der Wind. Ich bin ein Genie. Ab und zu findet auch ein blindes Huhn mal ein Korn. Also wie gesagt, der Kunde will sowohl eine Anzeigenkampagne, einen Werbespot fürs Fernsehen und einen fürs Radio, als auch Flugblätter. Und das Ganze mit Schwerpunkt auf Radfahr-, Bergsteiger- und Segelkleidung. Man könnte die Flugblätter zum einen als Wurfsendung rausgehen lassen und zum anderen per Hand in der Einkaufspassage vor Schulen und Sportzentren verteilen. Hört sich gut an. Sabine, lass mal deine Entwürfe sehen. Ich habe 3 verschiedene für jede Kategorie, wobei eine jeweils Jugendliche anspricht. Wir sollten die Farbgestaltung der Anzeigen unbedingt mit der Werbespots koordinieren.